Zuerst nun zu unserer Biologiesendung. Wie Australien sein Fladenproblem löst. Vierzehn. 15. So geh schon, blödes Vieh. 16. Die armen Viecher. 17. 18. Wieso arm? Na, hast du mal eine seekranke Kuh gesehen? Aber ich. 19. 20. 21. So, Mike, jetzt kommt die letzte. 22. Die sehen festes Land nie wieder. Du hast Sorgen. Der Besitzer fährt mit, der wird schon aufpassen. Da kannst du Gift aufnehmen. Bevor die in Australien sind, geht die letzte Rinderleiche über Bord. Wenn die Hälfte gesund ankommt, ist das immer noch ein guter Zuchtstamm. Für Australien? Das ist doch alles nur Wüste. Da hast du eine Ahnung. Der Mann, der das Vieh hier gekauft hat, der ist vor 7 Jahren mit einer Hütte angefangen, hat er mir erzählt. Heute, wenn der heute auf den höchsten Baum krabbelt, da könnte er die Grenzen seines Grundstücks nicht mehr sehen. Alles bestes Weideland, sagt er. In Australien gibt es endlos weite Steppen und Weidegebiete. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden dadurch immer mehr Siedler verlockt, es mit der Viehzucht zu versuchen. Hier im Hafen von Liverpool wurden Rinder eingeschifft, von Indien aus kamen Schafe nach Australien, in den Kontinent, der vor der Besiedlung durch Europäer eine ganz fremdartige Welt war. Eigentlich war es eine Urwelt. Denn in Australien hatte sich eine seltsame Tierwelt entwickelt, die seit Urzeiten erhalten geblieben ist. Denn Australien ist eine Insel. Gewiss, sie ist anderthalb Mal so groß wie Europa. Aber sie ist eine isolierte Insel, durch Meere getrennt von allen anderen Kontinenten. Australiens merkwürdige Tierwelt, das sind die Beuteltiere. Statt der Wölfe gibt es hier den Beutelwolf, statt des Marders den Beutelmarder, statt Bären Beutelbären. Und die Grasfresser, die in anderen Ländern die Büffel oder Wildziegen oder Antilopen sind, in Australien sind es die Kängurus, auch Beuteltiere, die in Herden durch Busch und Steppe hüpfen. Und in den Bäumen klettern Baumkängurus. Und was sind das für Bäume, in deren Zweigen Kakadus kopfüber und kopfunter herumklettern? Es sind Eukalyptusbäume und Gummieichen, die nirgendwo sonst auf der Welt wachsen, als nur in dieser fremden Welt Australiens. Aber da gibt es noch etwas ganz Auffälliges. Ja, man kann nämlich förmlich sehen, dass dieses Land durstet. Die Bäume stehen weit auseinander, damit sie sich das bisschen Wasser nicht gegenseitig wegnehmen. Weit auseinander wie in einem Park. Und auch die Tierwelt muss mit dem Wasser sparsam umgehen. Das sieht man schon an dem Kot der Beuteltiere. Er ist nämlich knochentrocken. Denn bevor ein Beuteltier Kot absetzt, gewinnt sein Körper auch die letzte Feuchtigkeit aus dem Kot zurück. So sehr haben sich diese Tiere dem trockenen Klima Australiens angepasst. Nun hör schon auf mit diesem unappetitlichen Thema. Aber wieso genau das ist doch wichtig? Als Australien immer mehr ein Land der Rinder- und Schafherden wurde, fiel feuchter Kot auf australischen Boden. Und solche Kothaufen hatte es zuvor auf diesem Inselkontinent nicht gegeben. Bei uns ist so ein Kuhfladen gar nicht der Rede wert. Er verrottet schnell. Dungkäfer, Mistkäfer fallen über ihn her und in 0,nix ist er verschwunden. Im heißen Australien trocknet so ein Fladen nur an der Oberfläche. Ja, und dann bleibt er liegen. Monatelang. Ohne zu verrotten oder von einem Mistkäfer zerraspelt zu werden. Denn australische Mistkäfer werden mit feuchtem Dung nicht fertig. Im feuchten Inneren der Fladen können sich Fliegen entwickeln. Zu Hunderttausenden und Millionen. Hören wir einmal, wie es der Familie Johnson erging, als sie am Wochenende ins Freie fuhr. Mein Gott, ist das wieder heiß heute. Da vorne bei den Bäumen, da lass uns halten. Ich habe einen furchtbaren Hunger. Na gut. Ach, das tut gut. Mal wieder die Beine vertreten. Was gibt's denn Feines? Machst du mal den Kofferraum auf? Blöde Fliegen. Alvin, das summt dir ja mächtig. Ach, diese Biester. Denk, verdammt, wir sollten im Auto essen. Lass uns lieber schnell in den Schatten gehen. Oh, die Viecher sind hier noch lästiger als zu Hause auf der Veranda. Ach, nee, hier können wir nicht bleiben. Mistfliegen. Los, steigt ein. Wir fahren ein Stück weiter bis in die Berge. Vielleicht ist da besser. Ach, wenn's doch bloß erst Herbst wäre. Die Segnungen des Herbstes, so sagt man in Australien, fangen damit an, dass die Buschfliegen verschwinden. Man könnte auch sagen Mistfliegen. Ihre Larven entwickeln sich nämlich in den Kuhfladen. Und von den Viehzuchtgebieten aus verbreitet sich dann die Fliegenplage über das ganze Land. Aber die Buschfliege ist nicht die einzige Plage, die sich in den Kuhfladen entwickelt. Auch die Farmer hatten zu klagen. Wie die beiden Rinderzüchter McGuire und Randall, die sich an der Grenze ihrer Besitzungen in Queensland getroffen haben. Beide sehen angestrengt zum Horizont. Sie warten auf das Flugzeug, das Insektenbekämpfungsmittel über die Weiden versprüht. Da, das muss er sein. Nee, das ist ein Raubvogel. Wir werden es schon hören, wenn er kommt. Wann sprüht er denn bei dir? Ich habe noch keinen Termin mit ihm vereinbart. Dachte, wir könnten das mal sparen. Aber es muss wohl doch wieder sein. Man muss schon was tun gegen die Biester. Die Rinder werden sonst ganz wild. Er versprüht in diesem Jahr ein neues Mittel. Teurer ist es auch schon wieder. Ja, aber es soll gegen die Rinderfliege besonders gut wirken. Da kommt er, da ist er. Jetzt dreht er den Hahn auf. Eine gute Lösung ist das auch nicht. Dieser ewige Giftregen aufs Land. Die Fladen müssen weg. Die Fliegen entwickeln sich doch nur in den Fladen. Ja, hier. Guck dir das an. Alles prächtiges Gras rings um den Dong. Aber dieses Gras fressen die Rinder nicht. Das ist einfach überdüngt. Die Rinder verderben sich ihre eigene Weide. Fliegen und überdüngtes Gras. Ja. Bei mir sieht's auch schlimm aus. Aber was willst du machen? Du kannst den Viechern ja nicht das Scheiße verbieten. Ja, da kommt er. Ich gehe lieber. Ich will das Zeug hier noch einatmen. Zwei Fliegenarten entwickeln sich also in dem feuchtwarmen Kudung. Die für Menschen sehr lästige Buschfliege und die an Rindern blutsaugende Rinderfliege. Und gegen diese Rinderfliege lassen die Farmer vom Flugzeug aus ihr Land mit Schädlingsbekämpfungsmitteln besprühen. Eine Ausgabe, die mancher gern einsparen würde. Es gibt ein Spielchen mit Dominosteinen. Man stellt die Dominosteine aufrecht in einer Reihe hintereinander auf. Stößt man dann den ersten Stein an, dann wirft er im Fall den nächsten um. Der wieder den nächsten, bis die ganze Reihe gepurzelt ist. Ein blödes Spiel, aber ein gutes Beispiel für das, was sich in Australien ereignet hat. Der erste Dominostein, das waren die eingeführten und in Massen gezüchteten europäischen Haustiere. Sie hinterlassen einen feuchten Dung. Am Anfang war das noch nicht so schlimm, aber heute fallen an jedem Tag 200 Millionen Kuhklackse auf australischen Boden. Der zweite Dominostein, in den Kuhfladen entwickeln sich Fliegenplagen. Und der dritte Stein? Die Farmer müssen Insektengift versprühen. Das tun die Bauern in Europa auch. Daran ist nichts Besonderes. Und gewiss. Aber nun ist eben gerade der vierte Dominostein umgefallen. Hören wir, was in einem Zimmer des Wirtschaftsministeriums in der australischen Hauptstadt Canberra verhandelt wird. Und mit welcher Begründung zurückgewiesen? Es heißt hier, von Wissenschaftlern der Lebens- und Heilmittelbehörde der USA seien in den Fleischsendungen aus Australien Rückstände an Schädlingsbekämpfungsmitteln nachgewiesen worden, die über den Toleranzen liegen. Ja, sagen Sie, das ist doch das erste Mal, dass unser Rindfleisch zurückgewiesen wird. Seit wann sind die Amerikaner so empfindlich? Von unserem Fleisch hieß es doch immer, es sei nahezu so gut wie das argentinische. Ja, die Bestimmungen über Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und Insektengiften in Lebensmitteln sind neuerlich verschärft worden. Das kann ja heiter werden. Unser Fleisch wird im Ausland beanstandet. Fleisch, einer unserer Hauptausfuhrartikel. Wie kommt denn dieses Zeugs überhaupt ins Fleisch, Mr. O'Brien? Die Farmer lassen vom Flugzeug aus das Weideland gegen verschiedene Fliegenplagen besprühen. Dann fressen die Rinder mit dem Gras diese Sprühmittelreste mit auf. Dadurch enthält das Fleisch Rückstände an Bekämpfungsmitteln. Kann man denn die Fliegenplagen nicht anders bekämpfen? Da muss doch was geschehen. Wir können doch nicht auf unserem Fleisch sitzen bleiben. O'Brien, Sie sind ein cleverer Mann. Haben Sie einen Vorschlag? Ja, Herr Staatssekretär. Bevor ich in dieser Angelegenheit zu Ihnen gekommen bin, habe ich mit dem Direktor des Instituts für wissenschaftliche und industrielle Forschung gesprochen. Von ihm erfuhr ich, dass an diesem Institut ein Wissenschaftler arbeitet, der sich seit Jahren mit Fliegenbekämpfung beschäftigt. Morgen werde ich mit dem Herrn zusammentreffen. Gut. Dann kommen Sie zu mir, wenn Sie etwas erfahren haben. Die Sache ist wichtig. Es geht immerhin um einen Lebensnerv unserer Wirtschaft. Am nächsten Vormittag erschien der Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium O'Brien im Institut und wurde an Dr. Bornemisza verwiesen. Bitte, Mr. O'Brien, setzen wir uns da drüben an den Tisch. Gern. Was sind denn das da für Tiere in den Glaskästen da? Das sind Käfer. Ich beschäftige mich mit der Biologie dieser Käfer. Ach so, ja, ich glaube, da muss dann wohl ein Irrtum vorliegen. Ich hatte dem Direktor Ihres Instituts von einem Problem berichtet, bei dem es um die Fliegenplagen geht. Nein, Sie sind bei mir schon genau richtig. Ich mache mir schon lange Gedanken über das Fliegenproblem. Diese Käfer sind die Konkurrenten der Fliegen. Sie fressen ihnen den Nährboden weg, nämlich die Kuhfladen. Es sind Mistkäfer. Sollen diese Mistkäfer unser Problem lösen? Sehen Sie, die Sache ist ja im Grunde ganz einfach. Viele Millionen Jahre lang hat es in Australien nur Beuteltiere gegeben, die sehr trockenen Kot produzierten. Und die australischen Mistkäfer haben sich darauf spezialisiert, nur trockenen Kot zu verarbeiten. Erst der Mensch hat dann die Haustiere, Rinder und Schafe, hierher gebracht. Die hinterlassen nun aber einen recht feuchten Kot. Und damit ist der Naturhaushalt in Unordnung geraten. Denn diesen Kot rühren unsere einheimischen Mistkäfer nicht an. Und deshalb können sich darin Fliegen in Massen vermehren. Sind denn diese schwarzen Dinger da keine einheimischen Mistkäfer? Nein, die habe ich aus Afrika mitgebracht und hier gezüchtet. Und die wollen Sie jetzt hier bei uns in Australien loslassen? Genau. Diesen hier, das ist ein afrikanischer Gazellenmistkäfer. Den möchte ich in Massen überall in unseren Viehzuchtgebieten ansiedeln. Er soll mithelfen, den Naturhaushalt wieder in Ordnung zu bringen. Entschuldigen Sie, Doktor. Als der Staatssekretär gestern mit mir über unser Fleisch mit den Insektengiftrückständen sprach, da sagte er, es geht um einen Lebensnerv der australischen Wirtschaft. Wenn ich jetzt ins Ministerium zurückgehe und dort verkünde, afrikanische Mistkäfer sollen unsere Wirtschaft retten, also ich fürchte, der Staatssekretär würde für wenig Verständnis haben. Mistkäfer. Ja, auch in Ihrem Ministerium wird man einsehen müssen, die Grundlage einer gesunden Landwirtschaft ist allemal ein Land, in dem der Naturhaushalt im Gleichgewicht ist. Und welche Tiere dabei eine führende Rolle spielen, das können wir uns nicht aussuchen. In diesem Fall sind es nun mal Mistkäfer. Dr. Bornemisza erhielt tatsächlich volle staatliche Unterstützung für seinen Plan, afrikanische Mistkäfer in Australien anzusiedeln. In Nord-Queensland wurde damit begonnen. Heute haben diese fremden Käfer schon ein Gebiet erobert, das 5-mal so groß wie Schleswig-Holstein ist. Wo früher ein Kuhfladen ein Jahr lang liegen blieb, ist er heute in 1 bis 2 Tagen, oft schon nach wenigen Stunden, verschwunden. Die fremden Käfer schaffen den Kot weg, bevor die lästigen und blutsaugenden Fliegen ihre Eier darin ablegen können. So ist die Fliegenplage um 80-100% zurückgegangen. In manchen Gebieten hatten die Kuhfladen 10% des Weidelandes bedeckt. Dort wuchs kein Gras mehr. Durch die Tätigkeit der Mistkäfer wird dieses verdorbene Land jetzt zurückgewonnen. Als nutzbare Weidefläche für die Rinder und Schafe. Ja, aber wo bleiben denn die Mistkäfer mit dem Mist? Hören wir, was Dr. Bornemisza am Schluss seines Gesprächs dem Wirtschaftsbeamten O'Brien erzählt. Sie sagen immer, die Käfer würden den Mist verarbeiten. Was machen die denn mit dem Mist? Mistkäfer graben sich ein unterirdisches Gangsystem. Und in diese Gänge schaffen sie den Mist hinunter und stapeln ihn dort wieder auf. Ja, und dann legen sie ihre Eier daran ab. Und die Larven ernähren sich von den noch brauchbaren Bestandteilen, die das Rind oder das Schaf nicht gänzlich verdaut hat. Es gibt ja auch in unserer Menschenwelt Berufe wie zum Beispiel den Altmetallhändler oder den Antiquitätenhändler. Die leben genau von dem, was andere Leute nicht mehr brauchen. Aber eine ganz dumme Frage müssen Sie mir noch erlauben. Diese Mistkäfer können doch fliegen, so wie andere Insekten auch. Und wenn die nun hier ein so gutes Auskommen finden, warum sind da nicht schon mal Käfer von anderen Erdteilen herübergeflogen? Ist es zu weit übers Meer? Für die Käfer bestimmt. Mit eigener Kraft schaffen sie es nicht. Aber sie könnten vom Sturm, sagen wir von Asien, herübergeweht werden. Auf ganz einsamen kleinen Inseln im Meer kommen manchmal Tiere vor, deren Vorfahren von den Festländern herüber und wahrscheinlich mit dem Wind verdriftet wurden. Aber das sind Zufälle. Und es müssen ja immer 2 sein, ein Männchen und ein Weibchen, die gesund ankommen. Um auf einen solchen Zufall zu hoffen, da können Jahrhunderte vergehen. So lange kann man natürlich nicht warten. Deshalb hatte Dr. Bornemisser die fremden Mistkäfer in großen Mengen gezüchtet und angesiedelt. Ein Unternehmen, das ein voller Erfolg geworden ist. Das war eine Sendung zur biologischen Schädlingsbekämpfung in Australien.